was der Mensch eigentlich wert? Die Materialwelt in Dollar und Cent. Als Ersatz für den Namen? Unbezahlbar. Was alle Organe sind. Nerven, Sehnen, Haut, Gefäße, Knochen. Die Drüsen des endokrinen Systems. Hormone, Fermente, Enzyme. Wertvolle Steuerstoffe. Und das alles wird wie von Jahrtausenden verbracht und verschreitet.